1. Jahwe befahl Mose, Aaron anzuweisen, seinen Stab über die Gewasse Ägyptens, Bake, Kanali und Teich, auszustrecken, ein Froschblatt über das Land zu bringen. 2. Daraufhin streckte Aaron sein Hand über die ägyptischen Gewasse aus, wo durch ein solche Mensch Frosch entstand, das sie das gesamte Land Ägypten bedeckten. 3. Allerdings gelang es auch den ägyptischen Zaubern durch ihr geheimen Kunst, Frosch hervorzubringen und somit die Froschblage in ganz Ägypten zu verstärken. 4. Angesichts dieser Plage rief der Pharao Mose und Aaron zu sichern bat sie instandig, bei Jahwe Furbit einzulegen, damit ihnen sein Volk von den Froschen befrei, im Gegenzug versprach das Volk sie hen zu lassen, Jahwe Opfer dazu bringen. 5. Mose entgegnet dem Pharao. Soll den Zeitpunkt festlegen, zu dem Furin, sein Beamten und sein Volk Furbit einlegen soll, damit die Frosch aus seinen Palasten und dem ganzen Land verschwunden und lediglich im Nil verblieben. 6. Der Pharao antwortet, Morgen. Daraufhin erklärt Mose, es soll geschehen, why du es wünschst, damit du erkennst, das ist keinen Gott gibt, der Jahwe, unserem Gott, gleicht. 7. Fugte hinzu, dass der Pharao, sein Palast, sein Beamten und sein Volk von den Froschen befreit wer den Worden, wo bei no im Nil einige Frosch verbleiben sollten. 8. Nachte Mose und Aaron den Pharao verlassen hatten, betit Mose eindringlich zu Jahwe besuglich der Froschplage, die über den Pharao gebracht hat. 9. Jahwe erfüllt Moses Bitte, woraufhin die Frosch in den Hausen, Hofen und auf den Felden starben. 10. Die Toten Frosch wurden zu unzähligen Haufen aufgeschüttet, was im gesamten Land einen starken, üblen Geruch verursachte. 11. Sobal der Pharao jedoch feststellte, dass die Erleichterung eingetreten war, verhartet sich sein Haus ernüt, und weigert sich, Moses und Aarons Forderung nachzukommen, genau wie Jahwe es vorhergesagt hat. 12. Daraufhin befahl Jahwe Mose, Aaron anzuweisen, seinen Stab auszustrecken und damit auf den Stab des Bodens zu schlagen, damit sich dieser überall in Ägypten in Stechmachen verwandel. 13. Sie befolgten die Anweisung, Aaron streckte sein Hand mit dem Stab aus und schlag auf den Stab des Bodens. Sofort verwandelt sich der gesamte Stab in Stechmachen, Dimension und V in ganz Ägypten befehlen. 14. Die Zauberer versuchten ebenfalls, durch ihr geheimen Kunst Stechmachen hervorzubringen, doch diesmal scheiterten sie. Die Stechmachen plagten weiterhin Menschen und V. 15. Die Zauberer erklärten dem Pharao, dies ist der Finger Gottes. Dennoch blieb der Pharao starrsinnig und weigert sich, ihren Forderungen nachzukommen, wie Jahwe es bereits angekündigt hat. 16. Danach befahl Jahwe Mose, nächsten Morgen früh zum Pharao zu gehen, wenn dieser zum Wasser came, und ihm zu sagen, so spricht Jahwe, lass mein Volk sehen, damit es mir wehren kann. 17. Denn wenn du mein Volk nicht sehen lässt, wird ich ein Plad von Huns fliegen über dich, dein Beamten, dein Volk und dein Palast bringen. Die Hauser der Ägypter und sogar der Boden, auf dem sie stehen, sollen von Huns fliegen erfüllt sein. 18. Im Land Goshen jedoch, wo mein Volk lebt, wird ich ein Ausnahme machen, so dass sich dort kein Huns fliegen sagen wer denn. De dort sollst du erkennen, dass ich, Jahwe, der Herr auf Erden bin. 19. Ich wird einen deutlichen Unterscheid zwischen meinem Volk und deinem Volk machen. Diocese Wunder wird morgen geschehen. 20. Jahwe handelte entsprechend, ein großer Schwarm von Huns fliegen drang in den Palast des Pharao und die Hauser seiner Beamten in ganz Ägypten ein, wo durch das Land schur unter dieser Plage litt. 21. Daraufhin rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und schlug vor, getten bringt Urim Gott heir im Land Opfer dar. 22. Mose erwidet jedoch, das dies nicht möglich sei, da die Opfer, die sie Jahwe, Irim Gott, da brachten, für die Ägypter ein Graul seien. Erfragte, ob die Ägypter sie nicht steinigen. Worden, wenn sie solche Opfer vor ihren Augen da brachten. 23. Wir müssen drei Tagesreisen wheat in die Wust sehen, Jahwe, unserem Gott, dort Opfer dazu bringen, so why are es uns befohlen hat. 24. Der Pharao stimmte zu und sagt, ich werde euch sehen lassen, damit Jahwe, eurem Gott, in der Wust opfern kont, entfernt euch jedoch nicht zu weit. Legt euch verbit für mich ein. 25. Mose erwidert, sobald ich von hier weg bin, werde ich bei Jahwe verbit einlegen, damit die Hunds fliegen morgen von dir, deinen Beamten und deinem Volk weichen. Tosh das Volk jedoch nicht ernüt, indem du es doch nicht sehen last, em Jahwe opfer dazu bringen. 26. Danach verließ Mose den Pharao und legte anschließend verbit bei Jahwe ein. 27. Jahwe erfüllt Moses Bitte und befreit den Pharao, sein Beamten und sein Volk vollständig von den Hunds fliegen, so dass kein einzig übrig blieb. 28. Doch auch diesmal verhartet sich das Haus des Pharao ernüt, und weigert sich, das Volk sehen zu lassen.